Abschnitt 28 aus Mark Twains ausgewählten humoristischen Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Die kapitolinische Venus. Erstes Kapitel. Ort der Handlung, das Atelier eines Künstlers in Rom. »Oh, George, wie liebe ich dich!« »Meine Mary, mein geliebtes Herz, ich weiß es. Warum ist dein Vater so unerbittlich?« »George, er meint es gut, aber ihm ist die Kunst eine Torheit. Er versteht nur den Spezereihandel.« »Er meint, ich würde bei dir verhungern.« »Verwünscht sei seine Klugheit. Warum bin ich nicht ein geldmachender, herzloser Gewürzkrämer statt eines gottbegabten Bildhauers, der nichts zu essen hat?« »Verzage nur nicht, mein George. Alle seine Vorurteile werden schwinden, sobald du erst einmal $50.000 erworb. 50.000! Teufel! Kind, ich bin mein Kostgeld noch schuldig.« Zweites Kapitel. Ort der Handlung? Eine Wohnung in Rom. »Geehrter Herr, alles Reden ist unnütz. Ich habe nichts gegen Sie, aber ich kann meine Tochter nicht an ein Ragout von Liebe, Kunst und Hunger verheiraten. Und sonst haben Sie, glaube ich, nichts zu bieten.« »Mein Herr, ich bin arm, ich leugne es nicht.« »Aber hat denn der Ruhm keinen Wert?« »Der Senator Belem Fnudel von Arkansas sagt, dass meine neue Statue der Amerika ein treffliches Werk der Bildhauerkunst ist, und er die Überzeugung hegt, mein Name werde noch einmal berühmt werden.« »Leeres Geschwätz! Was versteht der Esel aus Arkansas davon?« »Auf den Marktpreis ihrer marmornen Vogelscheuche kommt es an. 6 Monate haben sie daran herumgemeißelt, und jetzt gibt ihnen keiner $100 dafür. Nein, mein Herr, weisen Sie mir $50.000 vor, und Sie können meine Tochter haben. Andernfalls heiratet sie den jungen Simper. Sie haben 6 Monate Zeit, die Summe herbeizuschaffen. Guten Morgen, mein Herr.« »Ach, ich Unglücklicher.« Drittes Kapitel. Ort der Handlung? Das Atelier. »Oh, John, Freund meiner Knabenjahre, ich bin der unseligste der Menschen. Ein Einfallspinsel bist du. Nichts bleibt mir, das ich lieben könnte, als meine Statue der Amerika. Und ach, selbst sie zeigt kein Mitgefühl für mich in ihren kalten Gesichtszügen, so schön und so herzlos. Du bist ein Narr. Oh, John, oh, Unsinn! Hast du nicht gesagt, du hättest 6 Monate Zeit, um das Geld zusammenzubringen? Spotte nicht meiner Qual, John. Wenn ich 6 Jahrhunderte hätte, was würde es mir nützen? Was könnte es einen armen Schlucker ohne Namen, ohne Kapital, ohne Freunde helfen? Hasenfuß, Kindskopf, Feigling, der du bist! 6 Monate, um die Summe herbeizuschaffen, und 5 sind genug. Bist du von Sinnen? 6 Monate, Zeit die Fülle. Überlasse mir es, ich verschaffe sie dir. Was sprichst du, John? Wie in aller Welt willst du eine so ungeheure Summe für mich auftreiben? Das lass meine Sorge sein. Du darfst dich gar nicht hineinmischen. Willst du die ganze Sache in meine Hände legen? Willst du geloben, dich allem zu unterwerfen, was ich tue? Willst du mir schwören, alle meine Handlungen gut zu heißen? Mir schwindelt, es wird mir schwarz vor den Augen. Aber ich schwöre. Hierauf ergreift John einen Hammer und schlägt der Amerika mit der größten Ruhe die Nase ab. Er holt noch einmal aus, und 2 ihrer Finger liegen auf dem Boden, Noch ein Streich und von dem einen Ohr fliegt ein Stück ab. Noch einer und eine Reihe Zehen sind zertrümmert und abgehauen. Ein letzter Hammerschlag und das linke Bein vom Knie abwärts liegt als Trümmerhaufen da. John nimmt seinen Hut und geht. George starrt 30 Sekunden lang sprachlos auf die verstümmelte Gräuelgestalt, die vor ihm steht, dann wälzt er sich in Krämpfen am Boden. Bald darauf kehrt John mit einem Wagen zurück, ladet den Künstler mit dem gebrochenen Herzen sowie die Statue mit dem gebrochenen Bein auf und fährt in aller Gemütsruhe leise pfeifend davon. Den Künstler schafft er nach dessen Wohnung, fährt mit der Statue weiter und verschwindet mit ihr die Via Quirinalis hinunter. Viertes Kapitel. Ort der Handlung, das Atelier. Heute um 2 Uhr sind die 6 Monate um. Oh, Höllenqual. Mein Leben ist vernichtet. Ich wollte, ich wäre tot. Gestern nicht zu Nacht gegessen. Heute kein Frühstück. Ich wage mich in kein Speisehaus hinein. Aber hungrig bin ich. Oh, still davon. Mein Schuster plagt mich bis aufs Blut. Mein Schneider liegt mir in den Ohren. Mein Hauswirt mahnt mich zu zahlen. Wie elend bin ich. John habe ich seit jenem entsetzlichen Tage nicht wieder gesehen. Sie lächelt mir zärtlich zu, wenn wir uns auf einer der Hauptstraßen begegnen. Aber auf den grausamen Wink ihres Vaters mit dem Kieselherzen muss sie gleich nach der anderen Seite sehen. Horch, wer klopft an der Tür? Wer verfolgt mich schon wieder? Gewiss dieser boshafte Halunke, der Schuster. Herein. Ach, Glück und Segen über eure Hoheit. Der Himmel beschütze eure Gnaden. Ich habe Dero neue Stiefel gebracht. Bitte. Von Bezahlung ist gar nicht die Rede. Damit hat es keine Eile. Nicht die allergeringste. Ich werde stolz sein, wenn der gnädige Herr mich auch fernerhin mit seiner Kundschaft beehren will. Ergebenster Diener, empfehle mich untertänigst. Er bringt die Stiefel selbst, braucht keine Bezahlung, empfiehlt sich mit einem Kratzfuß wie für eine Majestät, wünscht meine fernere Kundschaft. Steht denn das Ende der Welt bevor? Was bei allen... Rein! Verzeihung, Signore, aber ich bringe Ihren neuen Anzug zum... Herein? Bitte tausendmal um Entschuldigung, wenn ich störe, gnädiger Herr. Ich habe die Reihe schöner Zimmer im unteren Stock für Sie hergerichtet. Dieses elende Loch passt ja durchaus nicht für... Herein? Ich komme Ihnen zu melden, dass Ihr Kredit in unserem Bankhause, der leider seit einiger Zeit unterbrochen war, in durchaus befriedigender Weise aufs Neue wiedereröffnet ist. Wir stehen mit Vergnügen zu Ihren Diensten, welchen Betrag Sie auch zu entnehmen wünschen. Herein! Mein wackerer Junge, sie ist die deinige. Sogleich wird sie hier sein. Nimm sie, heirate sie, liebe sie, seid glücklich. Gott segne euch beide. Hurra! Hoch! Herein! Oh, George, mein Geliebter, wir sind gerettet. Oh, Mary, mein teures Herz, wir sind gerettet, aber bei meiner Seele, ich weiß weder warum noch wie. 5. Kapitel. Ort der Handlung, ein Kaffeehaus in Rom. Mehrere amerikanische Herren sitzen beisammen. Einer derselben liest und übersetzt aus dem Wochenblatt Il Zlengwänger, die Roma, den folgenden Artikel. Wunderbare Entdeckung. Vor etwa 6 Monaten kaufte Herr John Smith, ein Amerikaner, seit einigen Jahren in Rom wohnhaft, für eine unbedeutende Summe ein kleines Stück Land in der Campania, gerade hinter dem Grabmal der Familie Scipio, von dem Eigentümer, einem bankrotten Verwandten der Prinzessin Borghese. Hierauf begab sich Herr Smith zum Minister der öffentlichen Angelegenheiten und ließ das Grundstück auf einen armen amerikanischen Künstler namens George Arnold übertragen, indem er erklärte, er täte das als Vergütung und Ersatz für einen baren Schaden, welchen er vor langer Zeit zufällig an Herrn Arnolds Eigentum angerichtet habe. Auch fügte er hinzu, er wolle, um den Herrn völlig zufriedenzustellen, verschiedene Verbesserungen auf dem Grundstück für eigene Rechnung ausführen lassen. Vor 4 Wochen nun, bei Gelegenheit einer notwendigen Umgrabung auf dem Grundstück, förderte Herr Smith die herrlichste antike Statue zutage, welche jemals den reichen Kunstschätzen Roms hinzugefügt worden ist. Es war eine wundervolle Frauengestalt, die, obgleich auf traurige Weise im Erdboden von dem Moder der Jahrhunderte beschädigt, dennoch jedes Auge durch ihre hinreißende Schönheit entzücken muss. Die Nase, das linke Bein vom Knie an, ein Ohr, 2 Finger, eine Hand, sowie die Zehen des rechten Fußes fehlen. Im Übrigen ist die edle Gestalt aber wunderbar gut erhalten. Die Regierung sandte sofort eine Wache ab, um Beschlag auf die Statue zu legen, und setzte eine Kommission von Kunstkennern, Altertumsforschern und Kirchenfürsten ein, um ihren Wert abzuschätzen und die Höhe der Entschädigung zu bestimmen, welche dem Besitzer des Grund- und Bodens gebühre, auf dem sie gefunden worden. Bis zum gestrigen Abend herrschte über die ganze Angelegenheit das tiefste Geheimnis und die Kommission hielt ihre Sitzungen bei verschlossenen Türen. Schließlich war einstimmig festgestellt, dass die Statue eine Venus sei und von einem unbekannten, aber hochbegabten Künstler aus dem 3. Jahrhundert vor Christo herrühre. Sie ward für das tadelloseste Kunstwerk erklärt, das die Welt je gesehen hat. Um Mitternacht erfolgte die Schlussberatung, in welcher die Venus auf die ungeheure Summe von 10 Millionen Franken geschätzt ward. Da nach römischem Gesetz und Brauch der Staat zur Hälfte Eigentümer aller in der Campania gefundenen Kunstschätze ist, so hat die Regierung weiter nichts zu tun, als Herrn Arnold 5 Millionen Franken zu zahlen und dauernden Besitz von der schönen Statue zu nehmen. Heute Morgen wird die Venus auf das Kapitol geschafft und dort bleibend aufgestellt werden. Am Nachmittag begibt sich darauf die Kommission zu Herrn Arnold, um ihm eine Anweisung für die päpstliche Schatzkammer zu übergeben, welche auf die fürstliche Summe von 5 Millionen Franken in Gold lautet. Chor von Stimmen: Ein unerhörtes Glück! So etwas ist noch gar nie da gewesen. Eine Stimme: Meine Herren, ich schlage vor, dass wir sofort eine amerikanische Aktiengesellschaft gründen zur Erwerbung von Landbesitz und Ausgrabung von Bildwerken. Für rechtzeitige Steigen und Fallen der Papiere sollen unsere New Yorker Börsenagenten Sorge tragen. Alle einverstanden. 6. Kapitel. Ort der Handlung: Das römische Kapitol. 10 Jahre später. Teure Mary, dies ist die berühmteste Statue der Welt. Die gefeierte kapitolinische Venus, von der du so viel gehört hast. Da steht sie. Ihre kleinen Schäden sind restauriert, das heißt ausgeflickt, durch die angesehensten römischen Künstler. Die bloße Tatsache, dass sie an einer so edlen Schöpfung jene bescheidenen Ausbesserungen vorgenommen haben, wird ihrem Namen Glanz verleihen, solange die Erde steht. Wie sonderbar kommt er mir doch vor, dieser Ort. Einen Tag vor dem, wo ich zuletzt, vor 10 glücklichen Jahren, hier stand, war ich kein reicher Mann. Gott bewahre, ich besaß nicht einen roten Heller. Und doch hatte ich mein redlich Tun dabei, dass Rom in den Besitz dieses größten Werkes antiker Kunst gelangt ist, welches die Welt kennt. Die angebetete, die gefeierte kapitolinische Venus. Und wie hoch schätzte man ihren Wert? Auf 10 Millionen Franken, nicht wahr? Ja, jetzt. Aber George, sie ist auch göttlich schön. Ja, wohl. Doch nichts gegen das, was sie war, ehe der treffliche John Smith ihr das Bein zerbrach und die Nase abschlug. Erfindungsreicher Smith. Erleuchteter Smith. Edler Smith. Urheber all unseres Glücks. Aber Mary, um des Himmels willen, horch. Weißt du, was das Röcheln bedeutet? Das Kleine hat den Keuchhusten und du bringst es hierher. Wirst du denn niemals lernen, auf Kinder Acht geben? Schluss. Die kapitolinische Venus steht noch auf dem Kapitol zu Rom und ist immer noch das bezauberndste und berühmteste antike Kunstwerk, dessen die Welt sich rühmen kann. Wenn der Leser jemals das Glück haben sollte, davor zu stehen und in das übliche Entzücken darüber auszubrechen, so möge ihn diese wahre und geheime Geschichte ihres Ursprungs bei dem Genuss nicht stören. Wer aber von dem versteinerten Menschen liest, der bei Syrakuse im Staate New York oder anderswo ausgegraben worden ist, der sei auf seiner Hut. Will der Barnum, der ihn dort eingegraben hat, ihn für eine Unsumme verkaufen, so soll er sich damit an den Papst wenden. Anmerkung: Obige Skizze wurde zu einer Zeit geschrieben, als der Schwindel mit dem versteinerten Menschen in Amerika Aufsehen erregte. Ende von Abschnitt 28. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Juni 2024.